Die Lage, meine Herren. Kurz und soldatisch gesagt, beschissen. Nachdem die Russen vorgestern aus ihrem Brückenkopf bei Tretskaya durch die rumänischen Linien gebrochen sind, ist ihnen jetzt auch im Süden, trotz anfänglicher Erfolge der 29. Idee gegen die 57., der Durchbruch gelungen. Ist es anzunehmen, dass sie heute die Klappe bei Kalatsch zumachen werden? Und dann sitzen wir im Sack, meine Herren. Welche Opfer ihr damals brachtet, danach hat das Pack noch niemals gefragt. Im Norden, Süden, Osten oder Westen, welcher Feind euch gegenüberstand? Es gibt keine Frage, ihr wart die Besten, weit weg von der Heimat im Feindesland. Soldaten, doch jemand, die wie Tiere zusammentrieb. Niemals habe ich ihr Volk verraten. Der Stolz in ihren Herzen war das Letzte, was ihnen Gefangenschaft steckte man euch, um in Stalins Namen euch zu quälen. Man nahm euch die Orden, das Eiserne Kreuz, doch eure Stolz konnte euch niemand nehmen. Um euch fertig zu machen, erzählte man euch, wie viele Menschen durch eure Hand fielen. Die Trauer war groß um das deutsche Volk. So stolze Soldaten seid ihr bis heute geblieben. Schaut in die Augen der deutschen Soldaten, nachdem man sie wie Tiere zusammentrieb. Niemals haben sie ihr Volk verraten. Der Stolz in ihren Herzen war das Letzte, was ihnen blieb. Ihr habt gekämpft an der Front, bis euch die Beine erfroren. Ihr habt nie gezweifelt an eurem Sieg, hattet alle Wein auf die Fahne geschworen. Heute dürfen sie euch Mörder nennen und werden dafür nicht bestraft. Welche Opfer ihr damals brachtet, danach hat das Pack noch niemand gefragt. Im Norden, Süden, Osten oder Westen, welcher Feind